Bist du noch immer da, Micheline? Musst du jetzt nicht fort? Nein, Mutter, noch nicht. Es ist ja auch noch ganz vollständig finster draußen. Na, wenn du nur nichts versäumst, Micheline. Bewahre, Mutter. Hat Papa nicht noch etwas gesagt, als er fortging? Nein. Ach, das ist immer das Schlimmste, wenn er nichts sagt. Ach ja, richtig, das hätte ich beinahe vergessen. Arnold soll um 11:00 bei ihm im Atelier sein. Ach, du mein Gott, du mein Gott. Das ist ja nichts Neues, das kennen wir doch. Arnold wird sich auch daran nicht ändern. Ach, ihr versteht ja den Jungen nicht. Ihr versteht ihn nicht. Und Vater, der richtet ihn noch zugrunde. Das finde ich nicht recht, wenn du sowas behauptest. Papa, der tut sein Allerbestes an Arnold. Auf jede Weise hat er es versucht. Ja, ja, du bist des Vaters Tochter, das weiß ich schon. Ja, deine Tochter und Vaters bin ich. Nein, Vaters viel mehr, als du meine bist. Denn wenn du mehr meine Tochter wärst, so würdest du nicht immer zu Vater halten. Mutter, wir wollen uns lieber nicht aufregen. Da versucht man ganz einfach, gerecht zu sein und gleich heißt es, du hältst es mit dem oder dem. Ich halte zu meinem Jungen, basta. Und da mögt ihr schon machen, was ihr wollt. Also wie man sowas nur über die Lippen bringt. Micheline, du bist eben gar keine Frau. Du sprichst wie ein Mann, du denkst wie ein Mann. Sei gut, Mutter, hörst du? Reg dich nicht auf. Du meinst das ja gar nicht, was du jetzt sagst. Wir leiden auch alle unter Papa. Ein für allemal, ich habe nie unter Vater gelitten. Ich leide auch jetzt nicht unter ihm. Ich verehre Vater, das weißt du ganz gut. Es gibt keine Menschen in der Welt, dem ich so über die Maßen dankbar bin. Auch mir nicht? Nein, es tut mir sehr leid. Was Vater ist und was Vater mir ist, das verstehen Fremde eher als ihr. Ich meine, du und Arnold, Mutter. Denn das ist geradezu das Verhängnis. Die Nächsten stehen Vater am fernsten. Er wäre verloren allein unter euch. Ach, als ob ich nicht wüsste, wie oft du geweint hast, wenn Vater... Das habe ich. Geweint habe ich oft. Er hat mir zuweilen wehgetan, aber schließlich musste ich mir immer sagen, er tat mir weh, aber niemals Unrecht. Und ich hatte immer dabei gelernt. Ob du gelernt hast oder nicht, du bist doch nicht glücklich geworden durch Vater. Wenn du deinen gemütlichen Haushalt hättest, einen Mann, Kinder und das alles... Das hat mir doch Vater nicht geraubt. Jetzt plagst du dich, wie Papa sich plagt. Und es kommt nichts heraus als Missmut und Sorge. Ach, Mutter, wenn ich das alles so höre, da wird mir immer so eng und so beklommen, das glaubst du kaum. Wenn Arnold nicht eben Arnold wäre, wie dankbar würde Vater sein. Der Junge ist elend. Er ist nicht gesund. Er steckt in keiner gesunden Haut. Das mag immer sein, aber damit muss er sich abfinden. Sich abfinden, Mutter, ist menschenlos. Sich halten und zu was Höherem durchwinden, das hat jeder gemusst. Und da hat er an Vater das beste Beispiel. Übrigens, Mutter, hier sind 20 Mark. Ich kann diesen Monat nicht mehr entbehren. Ich habe die Farbenrechnung bezahlt. Das macht allein 23 Mark. Es hat eben geklingelt. Wer kann denn es sein? Ja, ich weiß nicht. Ich will nur die Lampe auslöschen. Ach, ich wünschte, mein Lege ist anderswo. Na, Bertha, was ist denn? Amala Lachmann mit seiner Frau. Er war früher beim Herrn Professor auf Schule. Ja, wart nur. Ich will nur ein bisschen abräumen. Fix, Bertha, ich komme dann später mal rein. Ernst Lachmann. Wo kommst du denn her? Ja, das ist Alvine, meine Frau. Und hier Micheline Kramer. Ist es denn möglich? Das wären Sie? Setzt Sie das wirklich so in Erstaunen? Ja, offen gestanden, ein bisschen, ja. Ich habe es mir ganz anders gedacht. Noch älter? Noch runzliger, als ich schon bin? Nein, ganz im Gegenteil, offen gestanden. Das kann ja nett werden. Du fängst ja gut an. Wieso? Habe ich wieder was falsch gemacht? Wie geht's deinem Vater, Micheline? Gut. Ungefähr, wie es ihm immer geht. Aber bitte nimm Platz. Danke, danke. Bitte, Gnädefrau. Danke. Du rauchst? Och, danke. Hast dir es nicht abgewöhnt inzwischen? Nein. Also, deinem Vater geht's gut. Das freut mich. Ja, im Großen und Ganzen jedenfalls. Du kommst wohl hierher deine Mutter besuchen. Er wollte sich nämlich mal ein bisschen hier umschauen, ob nicht irgendwas vielleicht hier zu machen wäre. In Berlin ist nämlich rein gar nichts los. Ist denn hier auch nichts zu machen, Fräulein Kramer? Inwiefern? Ich weiß nicht. Wie meinen Sie das? Na, Sie haben doch, denke ich, eine Schule gegründet. Bringt Ihnen das nicht hübsch was ein? Du, wenn du fertig bist, dann sag mir's, ja? Meine Malschule. Etwas. Oh ja, nicht viel, aber na, immerhin etwas. Es geht schon an. Du willst mir doch nicht etwa Konkurrenz machen? Wo denn? Bewahre, wo denken Sie hin? Mein Mann schwärmt ja von Ihnen, kann ich Ihnen sagen. So? Das würde mein Mann doch gewiss nicht tun. Aber irgendwas muss der Mensch doch anfangen. Man will doch auch essen und trinken, nicht wahr? Mein Mann sagt... Mein Mann, ich bin nicht dein Mann. Der Ausdruck macht mich immer ganz nervös. Na, haben Sie sowas schon gehört? Ernst heiße ich, Alwine. Merk dir das mal. Meine Kohlenschaufel, das kannst du sagen. Mein Kaffeetrichter. Aber sonst, Sklaverei ist abgeschafft. Männe, das ist doch ein Hundename. Ja, sehen Sie, da hat man nun so einen Mann. Tun Sie mir den einzigen Gefallen, heiraten Sie um keinen Preis. Die alten Jungfern haben es viel besser. Ein wenig jetzt hat's aber geschnappt. Du wirst dir gefälligst die Boa umnehmen, irgendwo auf mich warten, verstanden? Fahr gefälligst zur Mutter raus oder setz dich da drüben ins Café. Ich will dich dann meinetwegen wieder abholen. Denn sowas. Sehen Sie, so geht's einer Frau. Man darf nicht Piep sagen gleich. Aber bitte, Frau Lachmann, bleiben Sie doch. Um Himmels Willen, wo denken Sie hin? Sie brauchen mich wirklich gar nicht zu bedauern. Er läuft mir schon wieder über den Weg. Adieu. An der Ecke hier drüben ist ein Konditor. Also, Männe, verstehst du? Du trittst doch. Nun isst bloß nicht wieder 13 Spritzkuchen. Lassen Sie sich bald wieder bei uns sehen, Frau Lachmann. Aber gern, Fräulein Kramer, gern. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Die alten Jungfern haben es viel besser. Sie ist wirklich ein bisschen geradezu. Ja, sie sprudelt so alles durcheinander. Na, du machst aber wirklich auch kurzen Prozess. Das lässt sich nicht jede bieten, Lachmann. Micheline, sie drückt mich böse an die Wand. Sie wollte dich doch nur kennenlernen, sonst hätte ich sie gar nicht mitgebracht. Wie geht's dir übrigens? Danke. Gut. Und dir? Auch so, Lila. Du willst dich also hier niederlassen? Ach, ich denke ja nicht im Schlaf dran. Sie fantasiert sich so Sachen zusammen und behauptet dann absolut steif und fest, ich hätte wer weiß was alles gesagt. Ja. Wie geht's denn deinem Bruder? Danke. Gut. Malt er fleißig? Im Gegenteil. Was tut er denn sonst? Er bummelt. Was soll er anderes tun? Ach, warum ist er nicht in München geblieben? Da hat er doch das und jenes gemacht. Traust du dem Arnold noch irgendwas zu? Wieso? Das verstehe ich eigentlich nicht. Das ist doch ganz außer Frage. Na, wenn er Talent hat, dann ist das nicht wert. Übrigens, um auf was anderes zu kommen. Vater hat öfter nach dir gefragt. Er wird sich sehr freuen, dich wiederzusehen. Er kann nämlich ein bisschen Auffrischung gebrauchen. Ich auch. Wahrscheinlich ich mehr wie er. Und abgesehen von dir, was mich sonst ausschließlich hergezogen hat, das ist der Wunsch gewesen, mal wieder bei deinem Vater zu sein. Allerdings, sein Bild möchte ich auch mal sehen. Ja, wer hat dir denn was gesagt von dem Bild? Das heißt doch, die Galerie hat's gekauft. Direktor Mühring ist hier gewesen, aber ob er's gekauft hat, weiß ich nicht. Papa ist zu peinlich. Er wird's wohl erst wollen ganz fertig machen. Du kennst doch das Bild. Natürlich doch. Es war vor 2 Jahren, als ich sah. Ich kann das nicht mehr recht beurteilen. Papa malt eben schon so sehr lange dran. Denkst du, dass er mir's zeigen wird? Ich weiß nicht, ich habe das Vorgefühl, das müsste etwas Exorbitantes sein. Ich habe ja manchen jetzt kennengelernt, aber keinen, bei dem man so den Wunsch hatte, man möchte ein Stück seines Inneren sehen. Überhaupt, du, wenn ich nicht ganz versumpft bin, denn wirklich, ich halte mich immer noch. Hauptsächlich verdanke ich das deinem Vater. Einen Lehrer wie ihn, den gibt's gar nicht mehr. Ich behaupte, auf wen dein Vater einwirkt, der kann nie gänzlich verflachen im Leben. Das sollte man meinen, Lachmann. Ja, ja. Ja, er wühlt einen auf bis zum Grunde. Er hat uns alle so durchgewalkt, uns Schüler, die Kleinbürgerseele so ausgeklopft. Man kann darauf fußen, solange man lebt. Zum Beispiel, wer seinen Ernst gekannt hat, seinen unbeirrbaren Ernst zur Kunst, dem erscheint da draußen alles frivol. Ja, nun siehst du. Und Vaters großer Ernst, du sagst es. Du spürst ihn noch im Blut. Mir ist er mein bester Besitz geworden. Auf fadeste Dummköpfe macht er Eindruck. Auf Arnold nicht. Der nimmt ihn nicht an. Ja. Ich muss zum Korrigieren, Lachmann. Adieu, Mama. Wir gehen jetzt fort. Adieu, Mama. Wir gehen jetzt fort. Wer war denn das? Arnold. Ach. Er tut es nicht anders. Es ist weiter nicht erquicklich. Geh nur vor. Ich muss ihm noch was sagen. Arnold, vergiss nicht, um 11 Uhr bei Vater zu sein. Ja, ja. Pump mir mal lieber eine Mark. Ich kann dir's ja borgen. Warum denn nicht? Ich muss mir nur schließlich Vorwürfe machen, dass ich... Schieb ab! Kratz ab, Michaeline. Eure Knietschigkeit kennt man ja doch. Ach Gott, ja, ja, ja. Mutter, sehe ich nicht aus wie ein Marabu? Ach Arnold, ich kann über deinen Unsinn nicht lachen. Wer hat dir denn aufgeschlossen heute Nacht? Vater. Die 3 Treppen ist er heruntergekommen? Ja. Nee, Arnold, deine Fratzen sind mir ganz widerlich. Sei doch vernünftig. Erzähl doch mal, was Papa gesagt hat. Euch ist immer alles widerlich. Ihr seid mir auch widerlich. War Vater sehr böse, als er dir aufschloss? Was hat er dir denn gesagt? Nichts. Arnold, bessere dich doch. Fang doch ein anderes Leben an. Wie lebe ich denn? Liederlich lebst du. Faul. Nächtelang bist du außerm Hause. Ach Gott, du führst ein entsetzliches Leben, Arnold. Stiehl dich doch bloß nicht so schrecklich auf, Mutter. Was klifft dir denn immer auf mich ein? Das ist ja reinwegs geradezu zum Verrücktwerden. Das nennst du in dich hineinkläffen, Arnold, wenn man zu dir kommt und dein Bestes will? Mutter, das nutzt mir ja alles nichts. Übrigens habe ich scheußliche Kopfschmerzen. Gib mir ein bisschen Geld in die Hand, dann will ich schon sehen, wie ich weiterkomme. So. Dass du noch völlig zugrunde gehst. Uah. Ekelhaft. Öd und lang ist so ein Tag. Das ist kein Wunder, so wie du's treibst. Schlafe die Nacht durch gehörig aus, so wirst du auch tagsüber munter sein. Nein, Arnold, so lass ich dich heute nicht los. Du hast irgendetwas, was dich drückt und besorgt. Denkst du, ich hab dich nicht seufzen gehört? Das geht doch in einem fort mit dem Seufzen. Du merkst es ja gar nicht mehr, wenn du seufzt. Herrgott, ja, das Aufpassen. Teufel nochmal. Wie viel man genießt hat, wie oft man ausspuckt, seufzt und noch was. Zum auf die Bäume klettern ist das. Also sag, was du willst, das ist mir ganz gleichgültig. Ich weiß, was ich weiß. Und damit gut. Irgendetwas, Arnold, lastet auf dir. Das merkt man ja auch schon an deiner Unruhe. Etwas unruhig bist du ja immer gewesen. Aber nicht so wie jetzt, das weiß ich genau. Mutter, lass mich in Frieden, verstehst du? Was geht euch das an, was ich treibe, Mutter? Ich bin aus den Kinderschuhen heraus. Und was ich nicht sagen will, das sage ich nicht. Arnold, hast du was Schlimmes getan? Barmherziger Gott im Himmel, Arnold. Was hast du denn um Gottes Willen gemacht? Du verhehlst uns doch was. Du kannst einem ja nicht in die Augen sehen. Du hast ja auch früher schon was Scheues gehabt, aber jetzt, Arnold, du merkst's gar nicht. Jetzt ist es wie wenn du gezeichnet wärst. Gezeichnet? Gezeichnet? Und was denn noch? Ach, meinethalben redet doch, was ihr wollt. Arnold, hörst du, verstock dich nicht. Sag mir doch, was du hast. Man muss sich ja ängstigen Tag und Nacht. Ach, Mutter, brich doch die Geschichte ab. Ich schlafe sonst künftig im Atelier. Auf meinem Heuboden, wollte ich sagen. Ich gefriere lieber zu Stein und Bein. Das ist was. Na gut, das bestreite ich ja gar nicht. Aber soll ich deswegen etwa Alarm schlagen? Die Geschichte wird bloß noch böser dadurch. Arnold, du bist... Ist es immer noch das? Vor Wochen hast du dich mal verraten. Da hast du es dann zu vertuschen gesucht. Ist es immer noch das mit dem Mädchen, Arnold? Mutter, bist du denn ganz verrückt? Junge, tu uns doch das nicht an. Verwickel dich nicht noch in Liebesgeschichten. Wenn du dein Herz noch an so ein Weibsbild hängst, so wirst du durch alle Pfützen geschleift. Und wenn du auf deine Mutter nicht hörst, so wirst du auch sonst mal zu Schaden kommen. Verbrechen geschehen ja täglich genug. Es soll mich mal einer anrühren, Mutter. Für den Fall hätte ich doch vorgesorgt. Was heißt das? Dass ich auf alles gefasst bin. Da gibt's Gott sei Dank ja heute Mittel dazu. Ekelt dich das denn nicht von außen schon an, das Klaviergepauke und die roten Laternen und der ganze gemeine, eklige Dunst? Arnold, wenn ich das denken sollte, dass du dort, ich meine in solchen Höhlen, solchen Schmutzlöchern deine Nächte verbringst, dann lieber wollte ich doch sterben und tot sein. Mutter, ich wünschte, der Tag wäre rum. Ihr macht mich ganz dumm. Werd mir einen Rucksack kaufen, Mama. Und euch alle immer mit mir herumschleppen. Gut. Aber das eine sage ich dir. Du gehst heute Abend nicht aus dem Haus. Nein. Denn ich gehe jetzt gleich, Mama. Um 11 zu Papa. Und dann kommst du wieder. Denke nicht daran. Es fällt mir nicht ein. Den Abend willst du dann auch wieder fortbleiben? Ich tue und lasse, was mir beliebt. Gut, Junge. Aber dann sind wir geschiedene Leute. Und außerdem komme ich dir auf die Spur. Ich sag's, Vater. Ja, und Vater, der wird dich schon zur Vernunft bringen. Lass den was merken, du. Der kennt sich nicht mehr. Ich kann dir nur sagen, tu's lieber nicht. Wenn Vater Moral donnert, weißt du ja wohl, so halte ich mir bloß noch die Ohren zu. Ja, Gott, ja. Ihr seid mir so fremd geworden. Sag mal, wo bin ich denn eigentlich hier? Wo? Ja, wo denn? Wo bin ich denn eigentlich hier, Mutter? Die Michaeline, der Vater. Du, was wollt ihr denn? Was habt ihr denn mit mir zu schaffen? Was geht denn mich denn alle im Grunde an? Wie? Was? Ja, was denn? Was wollt ihr denn? Was das für empörende Reden ja, sind. Ja, empörend. Meinetwegen auch das. Aber wahr, Mutter. Wahr, diesmal nicht gelogen. Ihr könnt mir nicht helfen, sag ich euch. Und wenn ihr mir es etwa noch mal zu bunt macht, dann passiert vielleicht was. Irgendwas, Mama. Dass ihr alle vielleicht ein verdutztes Gesicht macht. Da hat dann die liebe Seele Ruhe. Arnold! Da hat dann die liebe Seele Ruhe! Da hat dann die liebe Seele Ruhe! Da hat dann die liebe Seele Ruhe! Sehen Sie, Lachmann, wir murksen hier immer so weiter. Was haben Sie denn nur gearbeitet inzwischen? Porträts, Landschaften, das und jenes. Viel ist nicht geworden, leider Gottes. Immer arbeiten, arbeiten, arbeiten, Lachmann. Herzlich, wir müssen arbeiten. Wir schimmeln sonst per lebendigem Leib. Arbeit ist Leben, Lachmann. Dessen bin ich mir auch vollkommen bewusst. Ich bin bloß ein lumpiger Kerl ohne Arbeit. Aber in der Arbeit, da werde ich zu was. Bei mir geht leider die Zeit rum und zum Eigentlichen komme ich nicht recht. Wieso, Herr? Weil ich anderes zu tun habe. Arbeit, die gar keine Arbeit ist. Schön, das zu verstehen sein. Ich war früher Maler, weiter nichts. Heute bin ich gezwungen, Zeilen zu schinden. Zeilen zu schieben, was heißt das? Ich schreibe für Zeitungen. Ach so. Tja, mit anderen Worten heißt das, Herr Kramer, ich verwende die meiste kostbare Zeit, um ein bisschen trockenes Brot zu erschreiben. So Butter langt ich nicht, wenn man erst mal Frau und Familie hat. Man muss Familie haben, Lachmann. Das ist ganz gut, das gehört sich so. Und Lachmann, was Ihre Schreiberei anlangt, schreiben Sie nur recht gewissenhaft. Sie haben ja doch Sinn für das echte Erde. Da können Sie vielfach förderlich sein. Ist aber alles bloß Sisyphus-Arbeit. Ach, Herrn, was wären wir denn ohne das? Aber schließlich opfert man doch sich selbst. Und wenn man schon mit dem Malen nicht durchkommt... Aber Herrn, das ist doch ganz einerlei. Wenn wäre mein Sohn Schuster und täte als Schuster seine Pflicht, ich würde ihn ebenso achten, sehen Sie. Haben Sie Kinder? Eins, einen Sohn. Nein, da haben Sie doch was gemacht. Na, was Besseres kann einer doch gar nicht machen. Da muss das doch gäbe geschmiert mit Ihren Artikeln, oder was? Das kann ich nicht gerade sagen, Herr Kramer. Pflichten. Pflichten, das ist die Hauptsache. Der Mann muss Pflichten erkennen, hören Sie. Ja, aber auch Pflichten gegen sich selbst. Na ja, da haben Sie freilich recht. Aber wer Pflichten gegen sich selbst erkennt, der erkennt auch Pflichten gegen die anderen. Da, wie alt ist denn Ihr Sohn? 3 Jahre, Herr Kramer. Wenn man als damals mein Junge zur Welt kam, da, ich hatte mir das so in den Kopf gesetzt. Ganze 14 Jahre habe ich gewartet. Da brachte dann die Frau den Arnold zur Welt. Ja, da habe ich gezittert. Den habe ich mir eingewickelt, sehen Sie. Und habe mich verschlossen in meine Klause. Das war wie im Tempel, Lachmann. Ach, ihr wisst ja gar nicht, was das ist, so ein Sohn. Ich hab's wahrhaftchen Gott gewusst. Und nu, naja, mein Sohn ist ein Taugenichts, sehen Sie. Und doch wird ich immer wieder so handeln. Herr Kramer, das ist er sicherlich nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Lotterbube und weiter nichts. Aber sprechen wir lieber nicht davon. Ich will Ihnen mal was sagen, Lachmann. Das ist der Wurm meines Lebens, Ede. Das frisst mir am Mark. Das, ach, lassen wir das. Es wird sich sicher alles noch ändern. Es ändert sich nichts, es ändert sich nicht. Es ist kein guter Funke an ihm. Der Junge ist angefressen im Kern. Er ist ein schlechter Mensch. Ein gemeiner Mensch. Hören Sie, ich könnte alles verzeihen, aber Gemeinheit verzeihe ich nicht. Eine niedrige Seele widert mich an. Und sehen Sie, die hat er eben, die niedrige Seele. Er ist feig und niedrig. Ach, der Lump, der hat so viel Talent. Man möchte sich alle Haare ausraufen, wo unser einer sich mühen muss. Man quält sich Tag und Nächte lang. Da fällt dem das alles bloß so in den Schoß. Wenn er sich hinsetzt, wird er auch was. Was der Mensch anfängt, das hat Hand und Fuß. Da ja, herein. Vater, ich will nur Lachmann abholen. Was? Es ist schon 10 Uhr? Na also, Lachmann, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich will auch dann gern mit Ihnen gehen. Meinthalb können wir irgendwo ein Glas Bier trinken. Jetzt muss ich noch mal in die Klasse sehen. Und auf 11 Uhr, da habe ich den Sohn herbestellt. Vater, würdest du Lachmann nicht mal dein Bild zeigen? Nein, Micheline, wie kommst du denn da raus? Ganz einfach. Er hat davon gehört und hat mir gesagt, dass er es gern sehen möchte. Ach, lass mich doch mit solchen Sachen in Ruhe. Kommen Sie alle, wollen mein Bild sehen. Malt euch doch so viele Bilder, als ihr wollt. Ich kann es Ihnen nicht zeigen, Lachmann. Herr Kramer, ich dränge Sie sicherlich nicht. Nee, sehen Sie, es wächst mir über den Kopf. Ich lebe jetzt 7 Jahre lang mit dem Bild. Erst hat es Micheline mal gesehen und der Junge, der hat niemals danach gefragt. Jetzt ist der Direktor Mühring da gekommen und nun wächst mir die Sache eben über den Kopf. Es geht nicht, ich kann das nicht. Wenn Sie nun eine Geliebte haben, alle kriechen Sie zu ihr ins Bett. Ach, das ist ja Schweinerei, weiter nichts, da muss einem ja die Lust vergehen. Lachmann ist... Es geht nicht, ich mag das nicht. Vater, das Beispiel verstehe ich nicht. Diese Art der Zurückhaltung scheint mir wie Schwäche. Aber es ist doch noch nichts. Es muss doch was da sein, ehe man was zeigt. Glauben Sie denn, das ist ein Spaß? Hören Sie, wenn einer die Frechheit hat, den Mann mit der Dornenkrone zu malen, na, da braucht er Leben dazu. Aber kein Leben ins Haus und Braus. Sind einsame Stunden, einsame Tage, einsame Jahre. Sehen Sie mal an. Da muss er mit sich allein sein. Mit seinem Leiden, mit seinem Gott. Sehen Sie, da kommt dann der Heilige Geist, wenn man so einsam ringt und wühlt. Da kann einem manchmal was zuteil werden. Aber wenn erst die Tieren schlagen, lacht man, ah, da sieht man den Heiligen Geist nicht, da fühlt man ihn nicht. Da ist er ganz fort, sehen Sie. Da ist er ganz weit fort. Herr Kramer, es tut mir jetzt wirklich sehr leid. Hören Sie, da ist ja nichts leid zu tun. Da muss jeder für sich selber sorgen.

Wer alles verachten will, der findet auch gute Gründe dazu. Ich wünschte, sie wären zu mir gekommen. Na, aber Gott, ich glaube, es war wohl auch da schon zu spät. Wenn man es gewusst hätte. Wer tut denn gleich immer an sowas denken? Wie die Micheline kam, sie kam doch zu mir mit dem Herrn Lachmann. Da kriegte ich es ja mit der Angst zu tun. Da war es aber schon 12:30 in der Nacht. Hören Sie an die Nacht, da werde ich gedenken. Als mich meine Tochter weckte, da war es 1:00. Als wir den armen Jungen dann fanden, da schlug die Domuhr 9:00 bereits. Das ist gut, Krause. Sie können jetzt gehen. Adieu, Herr Kramer. Gute Nacht. Ach, der Herr Lachmann. Bitte schön. Das seid ihr ja, Kinder. Na, kommt nur rein. Also, Lachmann, wollen Sie wachen heute Nacht? Das ist mir sehr lieb, denn Herren sind Fremder, das möchte ich doch nicht. Ja, und jetzt werde ich euch 5 Minuten allein lassen, rüber zum Direktor gehen, dem sagen, was etwa zu sagen ist. Ihr werdet doch wohl inzwischen nicht fort wollen? Nein, Vater, Lachmann bleibt jedenfalls hier. Ich muss allerdings noch Besorgung machen. Das ist mir sehr lieb, dass Sie da bleiben, Lachmann. Ich mach's kurz und bin gleich wieder hier, also bis nachher, Kinder. Findest du Vater verändert? Verändert? Nein. Er nimmt sich zusammen, Lachmann, gewiss. Aber wie es eigentlich um ihn steht, um 10 Jahre ist er gealtert, sicher. Wem das Leben im tiefsten Ernst sich erschließt, in Schicksalsmomenten, dessen Schiff wird mit der Zeit ruhiger, stetiger segeln, mit seinen Toten tief unten im Raum. Aber überleben, das ist wohl das Schwerste. Ich hätte das eigentlich nie gedacht. Ja, ja, es war wie ein Blitz. Ich fühlte, wenn wir ihn finden, gut. Wenn wir ihn nicht finden, war es aus. Ich kenne Arnold, ich fühlte das. Es hatte sich alles in ihm so gehäuft und wie mir die ganze Affäre klar wurde, da wusste ich, es stand gefährlich um ihn. Wir waren ja doch bald hinter ihm drein. Zu spät, erst als ich mich wieder ermannt hatte. Ein Wort bloß, ein Wort mit ihm reden, das hätte ja alles wahrscheinlich gewendet. Hätten sie ihn gefangen vielleicht, ich meine, die Menschen, wie sie ihm nachhetzten, hätten sie ihn zurückgebracht, ich hätte schreien mögen, Arnold, komm! Das wäre ja auch alles gar nicht so schlimm geworden, das bisschen Revolverspielerei. Das Mädchen, die Schmach, der Vater, die Mutter und sicherlich auch vor den Folgen die Angst. Er gab sich, wer weiß, wie alt und blasiert und war noch, wenn man ihn kannte wie ich, im Grunde ganz unerfahren und kindisch. Ich wusste ja, dass er die Waffe trug. Er hat sie mir auch schon in München gezeigt. Ja, weil er sich überall eben verfolgt glaubte. Er sah eben nichts als Feinde ringsum. Er hat ja auch sicher viel durchgemacht in Bezug auf Rohheiten mancher Art. Von sich aus hat er da wohl ganz recht. Man hätte sich mehr um ihn kümmern müssen. Aber Arnold war nur immer gleich so schroff und wenn man es auch noch so gut mit ihm meinte, er stieß einen mit bestem Willen zurück. Was hat er denn deinem Vater geschrieben? Papa hat den Brief noch niemand gezeigt. Mir hat er davon was angedeutet. Er sprach übrigens gar nicht bitter davon. Ich glaube, es hat sowas drin gestanden wie, er ertrage das Leben nicht. Er sei dem Leben nun mal nicht gewachsen. Warum hat er sich nicht auf Vater gestützt? Gewiss, der ist hart, aber wer da nicht durchdringt, das Gütige, das Menschliche da nicht durchfühlt, tja, an dem ist irgendwas defekt. Dein Vater könnte mein Beichtiger sein. Er hat ja auch Ähnliches durchgekämpft. Das fühlt man. Ja, und ich weiß es genau. Und er hätte auch Arnold ganz sicher verstanden. Aber wer weiß das erlösende Wort? Nun siehst du, Lachmann, wie das so geht. Unsere Mutter, die steht Vater innerlich fern. Aber wenn sie mit Arnold irgendwas hatte, da wurde sofort mit Vater gedroht. Und auf diese Weise, ja, was hat sie bewirkt oder wenigstens leider fördern helfen? So, da bin ich wieder, Kinder. Was macht die Mama? Sie möchte, du sollst dich nicht überanstrengen. Schläfst du heute Nacht bei uns oder nicht? Nein, Micheline, aber wenn du nach Haus gehst, nimm doch der Mama diese Kondolenzkarten mit. Du willst doch wieder gehen. Ich muss,

Ja, es ist gut, es ist gut. Ich habe den Tag hier gesessen, habe gezeichnet, ich habe gemalt, habe auch seine Maske gegossen, da drüben liegt sie, dort in dem seidenen Tuch. Also was jetzt auf seinem Gesicht liegt, Lachmann, das alles, das hat in ihm gelegen. Das fühlte ich, ich wusste das, das kannte ich in ihm und konnte doch nicht heben. Mein Schatz. Sehen Sie, nun hat der Tod ihn gehoben. Jetzt ist alles voll Klarheit um ihn her. Das geht von ihm aus, von dem Antlitz, Lachmann. Und hören Sie, ich buhle um dieses Licht wie so ein schwarzer, betrunkener Schmetterling. Ach, hören Sie, man wird überhaupt so klein. Das ganze Leben lang war ich sein Schulmeister. Hab den Jungen malträtiert. Und nu ist er mir so ins Erhabene gewachsen. Aber sehen Sie, Lachmann, er nahm mich nicht an. Und wenn ihm vielleicht der Freund gefehlt hat, ich, Lachmann, ich durfte der Freund nicht sein. Wie damals das Mädchen bei mir war, da habe ich... habe ich mein Bestes versucht. Aber da kriegte das Böse in ihm Gewalt. Und wenn das Böse in ihm Gewalt kriegte, dann tat es ihm halt wohl, mir weh zu tun. Reue? Ach nee, Reue kenne ich nicht. Aber bin zusammengeschrumpft, bin ganz erbärmlich vor ihm geworden. Ich sehe zu dem Jungen hinauf, als wenn es mein ältester Ahnherr wäre. Mach ich Sie etwa ängstlich, Lachmann? Nein, wovor sollte ich denn ängstlich sein? Es gibt ja Leute, die ängstlich sind. Bin aber doch der Meinung, Lachmann, man soll sich nicht ängsten in der Welt. Denn die Liebe, sagt man, ist stark wie der Tod. Aber kehren Sie getrost einmal den Satz um. Der Tod ist auch mild wie die Liebe, Lachmann. Hören Sie, der Tod ist verleumdet worden. Das ist der ärgste Betrug in der Welt. Der Tod, das ist die mildeste Form des Lebens. Ihr tatet dasselbe dem Gottessohn. Ihr tut's ihm heut wie dazumal. Und so wie damals wird er auch heut nicht sterben. Die Glocken sprechen, hören Sie nicht? Die erzählen es hinunter in die Straßen, die Geschichte von mir und von meinem Sohn. Und dass keiner von uns ein Verlorener ist.